muss die Dunkelheit besiegen. Ich tötete die Engel, als sie schliefen, im Blut getränkt, ihre weißen Gewänder. Ich hacke ihnen den Kopf ab wie ein Leichenschänder, das Blut getrunken, der Körper ist kalt. Reiß sie von den Wolken und schlepp sie in den Wald. Die Zeit heilt Wunden, doch nicht den Schmerz. Eine Welt ohne Engel, eine Welt ohne Herz. Die Todesengel sind wiedergeboren. Das Herz dieser Welt ist zu Stein geworden. Stirbt ein Mensch, so stirbt auch sein Engel. Die Welt ist schon bald so leer wie der Himmel. Keine Wesen mehr, die über uns wachen. Kein Leben mehr. Wir müssen uns betrachten und einsehen, dass alles mal ein Ende hat. Heute ist dieser Tag. Die Welt, Welt, die Welt geht unter. Die Engel schauen vom Himmel herunter und merken, dass alles den Bach runtergeht und dass irgendwann jeder am Abgrund steht. Ein Psychopath, der drüber nachdenkt, was im Leben schief läuft. Stirbt ein Mensch, kommt sein Engel ans Kreuz. Haut ihm die Nägel durch die Hand. Das Labern lohnt sich nicht, also wird er verbrannt vor dem Tod. Seine letzten Grüße an den Menschen, den er beschützte. Halt dich an den Wolken fest. Du musst sterben, kommst nicht weg. Dein Leben hast du weggeschmissen, dich deinem Schicksal entrissen. Also musst du sterben für das, was du getan hast. Du hast auf deinen Schützling nicht aufgepasst. Wenn die Erde untergeht, fallen Engel vom Himmel, schreie überall und wir hören eine Stimme. Die Welt, Welt, die Welt geht unter. Die Engel schauen vom Himmel herunter und merken, dass alles den Bach runtergeht und dass irgendwann jeder am Abgrund steht. Die Welt, Welt, sie ist kaputt. Alles nur noch Asche und Schutt. Niemand konnte es verhindern. Niemand wird sich an uns erinnern. Die Welt, Welt, die Welt geht unter. Die Engel schauen vom Himmel herunter und merken, dass alles den Bach runtergeht und dass irgendwann jeder am Abgrund steht. Die Welt, Welt, sie ist kaputt. Alles nur noch Asche und Schutt. Niemand konnte es verhindern. Niemand wird sich an uns erinnern.